30. Kapitel. Auf mein Ehrenwort. Ich wurde geweckt, oder vielmehr, wir wurden alle geweckt, denn ich konnte sogar die Schildwache sich aufraffen sehen, die an den Türposten gelehnt eingeschlafen war. Durch eine helle, laute Stimme, die uns vom Waldsaum her anrief: »Blockhaus, ahoi, hier ist der Doktor!« Und richtig, es war der Doktor. Obwohl ich froh war, den Klang seiner Stimme zu hören, so war meine Freude doch nicht ungemischt. Ich dachte mit Beschämung an meine ungehorsame Aufführung und mein heimliches Weglaufen, und da ich sah, wohin es mich gebracht hatte, in welche Gefahren und in welche Gesellschaft, da schämte ich mich, ihm ins Gesicht zu sehen. Er musste bei dunkler Nacht aufgestanden sein, denn der Tag war kaum angebrochen, und als ich an meine Schießscharte lief und hinaussah, sah ich ihn bis an die Knie in dichtem Nebel stehen, wie damals Silver. »Sie, Herr Doktor? Na, schönsten guten Morgen«, rief Silver, der im Nu wach war und von bester Laune strahlte. »In aller Herrgottsfrühe, aber der Vogel, der früh aufwacht, kriegt sein Futter, wie das Sprichwort sagt. George, mach dich auf die Beine, mein Sohn, und hilf Dr. Livesey auf Deck. Mit Ihren Patienten steht's gut, Doktor, alle wohl und munter.« So schwatzte er, die Krücke unter dem einen Arm und die andere Hand gegen die Wand des Blockhauses gestützt, in Stimme, Benehmen und Mienen ganz der alte John. »Wir haben noch eine richtige Überraschung für Sie, Herr«, fuhr er fort. »Wir haben einen kleinen Gast hier, einen neuen Gast zum Schlafen und Essen, Herr, frisch und munter wie eine Fiedel, hat geschlafen wie ein Supercargo, dicht an der Seite vom alten John die ganze Nacht.« Dr. Livesey war inzwischen über die Palisaden geklettert und schon ziemlich dicht an Silver herangekommen, und ich konnte die Unruhe in seiner Stimme bemerken, als er fragte: »Doch nicht Jim?« »Jim, wie er lebt und lebt«, rief Silver. Der Doktor blieb stehen, doch er sagte kein Wort, und es dauerte mehrere Sekunden, bis er imstande zu sein schien, weiterzugehen. »Hm«, sagte er schließlich, »erst die Pflicht und dann das Vergnügen. Wie er selber vielleicht hätte sagen können, Silver, erst wollen wir uns mal eure Patienten ansehen.« Einen Augenblick später war er in das Blockhaus eingetreten. Er nickte mir nur mit einem grimmigen Lächeln zu und machte sich an seine Arbeit bei den Kranken. Er schien keine Furcht zu haben, obgleich er wissen musste, dass unter diesen heimtückischen Teufeln sein Leben an einem Haar hing. Aber er plauderte mit seinen Kranken, wie wenn er in seinem Beruf eine ruhige Familie in England besuchte. Ich vermute, dass sein Benehmen auf die Leute wirkte, denn sie betrugen sich, wie wenn gar nichts vorgefallen wäre, wie wenn er immer noch Schiffsdoktor wäre und sie pflichttreue Leute vor dem Mast. »Und euch geht's gut, Freund«, sagte er zu dem Burschen mit dem verbundenen Kopf. »Und wenn jemals einer Dichte dran war, so seid ihr's gewesen. Euer Schädel muss so hart wie Eisen sein. Na, George, wie geht's? Ihr habt ja eine prächtige Farbe, eure Leber hat sich ganz und gar umgekehrt, Mann. Habt ihr die Medizin genommen? Hat er die Medizin eingenommen, Leute?« »Jawohl, Herr Doktor, gewiss hat er eingenommen«, antwortete Morgan. »Nämlich, seht mal, da ich nun mal Rebellenarzt bin oder Gefängnisarzt, wie ich es lieber nenne«, sagte Dr. Livesey in seiner gemütlichen Weise, »so ist es für mich eine Ehrensache, keinen Mann für König Georg, Gott erhalte ihn, und den Galgen zu verlieren.« Die Burschen sahen einander an, schluckten aber die boshafte Bemerkung hinunter, ohne ein Wort zu sagen. »Dick fühlt sich nicht gut, Herr«, sagte einer. »Nicht? Na denn, kommt mal her und lasst mal eure Zunge sehen.« »Nein, das würde mich allerdings wundern, wenn er sich gut fühlte. Von dem seiner Zunge könnten die Franzosen Angst kriegen. Noch ein Fieberfall.« »Na siehst du«, sagte Morgan, »das kommt davon, wenn man Bibel kaputt schneidet.« »Das kommt davon, wie ihr das nennt, dass ihr dumme Esel seid«, antwortete der Doktor. »Und davon, dass ihr nicht Vernunft genug habt, anständige Luft von Gift zu unterscheiden und trockenes Land von einem elenden Pestmorast.« »Ich halte es für höchstwahrscheinlich, obgleich das natürlich nur so eine Meinung von mir ist. Ihr werdet alle noch eine Teufelsgeschichte haben, bis ihr die Malaria wieder aus euren Knochen loswerdet. Sich in einem Morast lagern. Silver, ich muss mich über euch wundern. Ihr seid doch nicht so ein Dummkopf wie die meisten, aber ihr scheint mir auch keine Ahnung zu haben, was für die Gesundheit nötig ist.« Hierauf gab er jedem von den Leuten etwas Medizin zu schlucken, und sie hörten seine Vorschriften mit einer wirklich komischen Gefügigkeit an, mehr wie Waisenknaben als wie mit Blutschuld belastete Meuterer und Seeräuber. Als er damit fertig war, sagte er: »Nun, für heute wäre es erledigt, und jetzt möchte ich wohl ein paar Worte mit dem Jungen sprechen, wenn ich bitten darf.«